Überholen verboten, glaubt er an der Spitze ist. No, no, no, no, no. Und er lässt keinen vor sich, doch der Gute vergisst. No, no, no, no, no. Dass so mancher doch schneller und im Kopf noch was heller. Überholen verboten, no, no, no. Nein, das gilt hier doch nicht. Doch er muss heute wohl begreifen, die Pfeife ist schon etwas schwach. Warum nicht öfter Urlaub machen und über sich und andere lachen? Mal richtig schön gemütlich fahren und sich was gönnen nach den Jahren. Überholen verboten, glaubt er an der Spitze ist. Er lässt keinen vor sich, doch der Gute vergisst, no, no, no, no, no. Dass so mancher doch schneller und im Kopf noch was heller. Überholen verboten, no, no, no. Nein, das gilt hier doch nicht. Er konnte herrlich Fußball spielen und schoss so manches schöne Tor. Doch auch die anderen können zielen, legen gute Flanken vor. Man mach es dir doch mal bequemer, sie suchen alle gute Trainer. Haha, mal nicht mehr nur mit Vollgas fahren und sich was gönnen nach den Jahren. Überholen verboten, glaubt er an der Spitze ist. Na, na, na, na, na. Und er lässt keinen vor sich, doch der Gute vergisst. Ja, doch schneller und im Kopf noch was heller. Überholen verboten, no, no, no. Nein, das gilt dir doch nicht. No, no, no, no, no, no. Überholen verboten, glaubt er an der Spitze ist. No, no, no, no, no. Und er lässt keinen vor sich, auch der Gute vergisst. No, no, no, no, no. Dass so mancher doch schneller und im Kopf noch was heller. Überholen verboten.